Morning. Guten Morgen. John is telling us in verse 7 that, behold, I'm not writing a new commandment to you, but an old one that you heard from the beginning, and you've already heard it. Johannes sagt uns in Vers 7, Geliebte, ich schreibe euch nicht ein neues Gebot, sondern ein altes, welches ihr von Anfang an hattet und ihr habt es schon gehört. It's very interesting that obviously the Apostle John is not talking about some old law here. Es ist sehr interessant, dass der Apostel Johannes hier offensichtlich nicht von irgendeinem alten Gesetz spricht. He's talking about the new commandment, which isn't so new because Jesus already taught that. Er spricht vielmehr von dem neuen Gebot, das gar nicht so neu ist, weil Jesus es bereits gelehrt hat. Remember in the context, he just said that we need to walk in the footsteps of Jesus, who obviously walked in love. Denke daran, dass Johannes gerade im Kontext gesagt hat, dass wir in den Fußstapfen Jesu wandeln müssen, der offensichtlich in Liebe wandelte. So in that sense, it's not really a commandment that's new anymore to us Christians. Aus dieser Sicht ist es für uns Christen nicht wirklich ein neues Gebot. And the Apostle John is not writing to the world, he's writing to Christians. Und der Apostel Johannes schreibt nicht an die Welt, er schreibt an Christen. Remember, he says in verse 7, beloved. So he's not talking to agnostics like some Bible teachers say. Erinnere dich daran, dass in Vers 7 sagt, Geliebte. Also spricht er nicht zu Agnostikern, wie einige Bibellehrer sagen. So he's saying, my beloved brothers and sisters. Er sagt, meine geliebten Brüder und Schwestern. What you've heard from the beginning, since Jesus came on this earth and has been teaching us. Was ihr von Anfang an gehört habt, seit Jesus auf diese Erde kam und uns lehrte. That's the same thing that I'm saying to you again, so it's not new. Ist dasselbe, was ich euch jetzt sage, also ist es nicht neu. It's always so interesting when people think that, oh my goodness, it's a new revelation, the new covenant. Es ist immer wieder interessant, wenn Menschen denken, oh meine Güte, der neue Bund ist eine neue Offenbarung. God has given Reinhard this new revelation. It's not new, people, it's old. Gott hat Reinhard diese neue Offenbarung gegeben. Es ist nicht neu, es ist alt. Maybe you've never heard it and maybe you've been raised in religion, but it's still not new. Vielleicht hast du noch nie davon gehört und vielleicht bist du religiös erzogen worden, aber es ist trotzdem nicht neu. The new covenant has been in place for 2000 years, people. Der neue Bund besteht seit 2000 Jahren. And John is telling the Christian, it's not supposed to be something new for you that you walk in love as Jesus taught us to walk. Und Johannes sagt uns Christen, dass es für uns nichts Neues sein sollte, in Liebe zu wandeln, wie Jesus es uns gelehrt hat. Now John really sounds confusing. Allerdings klingt Johannes hier wirklich verwirrend. He's saying, I'm not writing a new commandment, it's an old one. And now he says, but yet in a sense, it is a new commandment. Er sagt, ich schreibe euch kein neues Gebot, sondern ein altes. Und dann sagt er, dennoch ist es in gewisser Weise ein neues Gebot. So, is it old or is it new, John? Make up your mind. Ist es also alt oder neu, Johannes? Entscheide dich. Look what he says. Schau, wie er fortfährt. Yet in a sense, it is a new commandment, as its truth is manifest both in Christ and in you. Dennoch ist es in gewisser Weise ein neues Gebot, da seine Wahrheit sowohl in Christus als auch in euch offenbar wird. So, here is what he's saying to us. Mit anderen Worten sagt er uns, because we are Christians, it's not a new thing that we need to walk in love. Weil wir Christen sind, ist es für uns nichts Neues, in Liebe zu leben. But since when Christ came, that's when he became new. Aber als Christus kam, war es neu. He says, its truth is made manifest both in Christ and in you, so it's only new since when Christ came. Er sagt, seine Wahrheit wird sowohl in Christus als auch in euch offenbar. Es ist also erst neu, seit Christus kam. So until Christ came, it was not there, so it's been new. Bevor Christus kam, war es nicht da. Es war also neu. But once Christ came for us Christian, it's not new anymore. It's something we're supposed to know and supposed to live in. Aber als Christus kam, ist es für uns Christen nicht mehr neu. Jetzt ist es etwas, das wir kennen und in dem wir leben sollen. It's only become new in Jesus Christ, the one who said, this is the way to live from now on. Es ist erst in Jesus Christus neu geworden, der sagte, dass dies von nun an die Art und Weise ist, wie wir leben sollen. And look, it's so beautiful how he said, as its truth is made manifest both in Christ and in you. Es ist so schön, wie Johannes sagt, dass seine Wahrheit sowohl in Christus als auch in euch offenbar wird. And he's again talking about Jesus Christ, that beautiful new light shining in us. Und wieder spricht er von Jesus Christus, dem schönen neuen Licht, das in uns leuchtet. Because the darkness is disappearing and the true light is already blazing. Denn die Finsternis schwindet und das wahre Licht leuchtet bereits. Now remember when he talked about the light and the true light, he talked about this in 1 John chapter 1. Erinnere dich daran, dass er in 1. Johannes 1 über das Licht und das wahre Licht spricht. That God is the light and he is the true light and we can't live in darkness. Und sagt, dass Gott Licht ist und er das wahre Licht ist und dass wir nicht in der Dunkelheit leben können. And now he said that the light is blazing, it's shining and the darkness is disappearing. Und jetzt sagt er, das Licht leuchtet und strahlt und die Dunkelheit verschwindet. It's really important that we understand that Jesus came to be the light and to bring the light. Wir müssen unbedingt verstehen, dass Jesus gekommen ist, um das Licht zu sein und um Licht zu bringen. I was at a place where I was preaching the gospel not too long ago. Vor nicht allzu langer Zeit war ich an einem Ort, an dem ich das Evangelium predigte. Maybe about, I don't know, between 20 and 30 people could save. Es wurden 20 bis 30 Menschen gerettet. And it was so beautiful because I just preached Jesus in its simplicity. Es war so schön, weil ich Jesus in seiner Einfachheit predigte. And afterwards a man came and I thought this man just wanted prayer. Danach kam ein Mann und ich dachte, er wolle nur ein Gebet. And I said, sir, what can I pray for you for? Ich fragte, wofür kann ich für dich beten? He said to me, no, I don't want any prayer. Er antwortete, nein, ich möchte kein Gebet. I want to give you a hug and I want to thank you. Ich möchte dich umarmen und dir danken. And I said, for what? Und ich sagte, wofür? Well, he was one of the people who get saved. Er war einer von denen, die gerettet wurden. And he said, I wanted to thank you because you turned on the light in me. Er sagte, ich möchte dir danken, weil du das Licht in mir angemacht hast. No, I never heard anybody thank me like that when they got saved. Ich habe noch nie jemanden gehört, der sich so bedankt, nachdem er gerettet wurde. Somebody brought him to that meeting and obviously he was not a Christian. Jemand hatte ihn zu dem Treffen mitgebracht und offensichtlich war er kein Christ gewesen. And then he told me. Er sagte mir, I never even thought that I would be a sinner. Ich habe nie gedacht, dass ich ein Sünder bin. I just thought I'm a normal good person. Ich dachte einfach, ich wäre ein normaler guter Mensch. But he said, but when you preached, all the lights went on inside of me. Er sagte, aber als du gepredigt hast, gingen in mir alle Lichter an. And I realized that I'm a sinner and I need Jesus Christ. Und ich erkannte, dass ich ein Sünder war und Jesus Christus brauchte. And this is what John is trying to tell us. Das ist es, was Johannes uns sagen will. That through the light that has become manifest in us, durch das Licht, das in uns offenbar geworden ist, now the darkness is gone away, Christ is in us, Christ is light and Christ is love. Ist die Dunkelheit verschwunden, Christus ist in uns, Christus ist Licht und Christus ist Liebe. So, it's a new commandment from the moment you came into Christ. Es ist also ein neues Gebot ab dem Moment, wo du in Christus hineingekommen bist. But once you are a Christian, it's not a new thing anymore. It's an old thing. You've got to walk in love the way he walks in love. Aber wenn du einmal Christ bist, ist es nichts Neues mehr. Es ist jetzt etwas Altes. Du musst in Liebe leben, so wie er in Liebe lebt. Tomorrow we continue to talk about this. Morgen reden wir weiter darüber. See you tomorrow. Bis morgen.